Du bist Christus, der starb und litt dort auf Golgatha, nahmst unsere Sünden auf dich. Dein Blut hast du vergossen, bist für uns dort gestorben, schenkest Vergebung durch dich. Seine Hände durchbohrten sie mit Nägeln so grausam, lachten den König Satan. Jeden Schlag spürt er schmerzlich, betend rief er zum Vater: O Herr, vergib ihre Schuld. Auch wenn es dir so schwer war und die Schmerzen so furchtbar hast du ertragen das Leid, hast die Herrlichkeit einst zurückgelassen, um für uns Opfer zu bringen, für wahr. Seine Hände durchbohrten sie mit Nägeln so grausam, lachten den König Satan. Jeden Schlag spürt er schmerzlich, betend rief er zum Vater: O Herr, vergib ihre Schuld. Niemand auf dieser Erde, niemand auf dem Planeten würde so handeln wie du. Sündlos, du, mein Messias, hast das Heil uns geschenkt und uns deine Liebe gezeigt. Seine Hände durchbohrten sie mit Nägeln so grausam, lachten den König Satan. Jeden Schlag spürt er schmerzlich, betend rief er zum Vater.